Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde mit Studio- und Konzertraritäten von und mit Sandy Denny. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Dezember 1968 stammt diese Aufnahme. Mitgeschnitten wurde damals von der Londoner BBC, ausgestrahlt wurde der Song am 10. Januar 1969 in der David Simmons Show. Die Band heißt Fairport Convention. Mitglieder der Band waren damals Richard Thompson, Gitarre und Gesang, Simon Nicol, Gitarre, Ashley Hutchings, Bass, Martin Lamble, Schlagzeug und Ian Matthews und Sandy Denny, Gesang. Nicht nur die Besetzung mit zwei Gesangssolisten erinnerte damals ein wenig an die West Coast Sounds von Jefferson Airplane. Zu hören waren Fairport Convention gerade mit einem Song des viel zu früh verstorbenen amerikanischen Singer-Songwriters Richard Farinha. Reno, Nevada heißt die Nummer, zu finden auf einer Fairport Convention CD mit lauter Material aus den Archiven der BBC. Heyday heißt die Platte. Als Sandy Denny im Mai 1968 bei Fairport Convention einstieg, hatte sie bereits reichlich Erfahrung beim Solo-Tingeln durch die britischen Folkclubs gesammelt. 1967 war sie ein halbes Jahr Mitglied der Band Strobes um Dave Cousins gewesen. Da sie genug davon hatte, als Solistin später wieder ganz allein durchs Land zu reisen und den Weg zu obskuren Kneipen zu suchen, bewarb sie sich um die bei Fairport Convention frei gewordene Stelle als Sängerin. Dabei mochte sie deren erstes Album mit Sängerin Judy Deibel eigentlich gar nicht. Selbstbewusst wollte sie sich beim Probesingen auch erst einmal ein Stück von der Band vorspielen lassen, bevor sie selber sang. Zunächst 18 Monate lang, von Mai 1968 bis November 1969, war Sandy Denny Mitglied der Band. Drei gemeinsame LPs entstanden in dieser Zeit. Die erste davon war »What We Did on Our Holidays«. Mit der Umarbeitung zweier britischer Volkslieder waren auf dieser LP erste Anzeichen einer typisch englischen Variante von Folkrock zu hören. Bis dahin waren die Fairports ja noch immer stark von amerikanischer Musik beeinflusst worden. My young man, oh, he is so far. Sweet Rosemary, did say she gathered flowers. than she sang. All about her wedding day. Oh, when I was a lass at school, I looked out at the sky. Roses are. I wish I was a little bird with wings that I could fly, then I would find my own true love, and when he'd speak, then I'd be by. Like the wings, or to see my own dear one, and pretty words I'd like to sing, all beneath the morning sun. Oh, my young man, oh, he is so Das war eine Demo-Version von einem Sandy Denny Song, der erstmals auf ihrer 72er LP Sandy erschien. Sweet Rosemary heißt das Lied und diese Demo-Version wurde erstmals 1985 in einer 4-LP-Box veröffentlicht. Zusammengestellt und produziert worden war die Sammlung von Sandys Ehemann Trevor Lucas und von ihrem früheren Produzenten Joe Boyd. Später gab es auch eine Ausgabe dieser Sammlung im CD-Format. Sie heißt, wie einer der bekanntesten Songs von Sandy Denny und wie diese Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk, Who Knows Where the Time Goes. Ende 1969 hatte Sandy Denny Fairport Convention verlassen. Zum einen wohl, weil sie nicht gerne flog und sich durch Tourneen zu oft von ihrem Freund und späteren Mann Trevor Lucas getrennt sah. Zum anderen wohl aber, weil sie nicht ihre eigenen Songs gegenüber Umarbeitung traditioneller Lieder zurückstellen wollte. Und genau diesen Weg schienen die anderen Fairport-Mitglieder damals gehen zu wollen. Sandy Denny gründete schließlich zusammen mit Trevor Lucas die Band Fotheringay, obwohl Produzent Joe Boyd sie gedrängt hatte, eine Solo-LP aufzunehmen. Boyds Enthusiasmus für die Band Fotheringay hielt sich in Grenzen. Während der Produktion der zweiten, nicht vollendeten LP wurden die Differenzen offensichtlich. Dass Sandy Denny später glaubte, Boyd habe die Band Fotheringay auseinandergebracht, beruhte laut Boyd auf einem Missverständnis während einer alkoholgeschwängerten Nacht. Endresultat war auf jeden Fall, dass Boyd, nachdem es auch mit anderen von ihm betreuten Musikern Probleme gab, ein attraktives Jobangebot in den USA annahm. All das geschah Anfang 1971 und noch im selben Frühjahr arbeitete Sandy Denny an ihrer ersten vollgültigen Soloplatte mit lauter eigenen Songs oder fast lauter eigenen Songs. Sie wurde von ihr selbst, vom ehemaligen Fairport-Gitarristen Richard Thompson und von Toningenieur John Wood produziert. The North Star Grassman and the Ravens hieß die Platte. Shut it was dead, all the sorrows were. The temples were filled with the strangest of creatures. One played it by ear on the banks of the sea. Eröffnungssong von Sandy Dennys 71er Soloalbum The North Star Grassman and the Ravens. Late November heißt der Song. Das war gerade nicht die LP-Version, sondern eine Aufnahme, die speziell für eine BBC-Sendung von Bob Harris gemacht wurde, am 24. August 1971. Ein halbes Jahr später trat Sandy Denny im Rahmen der BBC-Reihe Live in Concert auf. Am 16. März 1972 wurden im Londoner Paris Theatre unter anderem die nächsten drei Songs aufgenommen. Zwei davon waren im Jahr zuvor auf der North Star Grassman LP veröffentlicht worden. Einer, der Song in der Mitte dieser Sandy Denny Trilogie, sollte erst im Herbst 1972 auf ihrer nächsten Soloplatte veröffentlicht werden. Dieser Song heißt The Lady. Los geht's aber zunächst mit dem Titelstück der LP The North Star Grassman and the Ravens, Sandy Denny. Thank you. the lady she had a silver tongue for to sing, she said, and maybe that's all. Wait for the dawn and we will hold that song. When it ends it will seem that we hear silence fall. Question, and it was about time. The answer came back, and it was long. The house it was built by some man in a rhyme, but whatever came of his talented son. Thank you. the river did run. Because of the architect, the buildings fell down, smothered or drowned, all the seas which were so. Sängerin und Songschreiberin Sandy Denny geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Jüngere Musikfreunde kennen den letzten Song dieser Trilogie vielleicht in der Version der isländischen Sängerin Emiliana Torini. The Next Time Around heißt er. Komponiert wurde er natürlich von Sandy Denny und das ist schon ziemlich lange her. Die Live-Version von Next Time Around wurde bei einem Auftritt Sandy Dennys im Rahmen der BBC-Reihe Live in Concert mitgeschnitten, am 16. März 1972 in London. Auch die beiden Songs davor stammen aus demselben Konzert. Los ging's mit The North Star Grassman and the Ravens, danach sang Sandy Denny The Lady. Die meisten Songs der beiden Soundcheck-Stunden heute Nacht kommen von einer 3-CD-Box mit lauter BBC-Raritäten von Sandy Denny. Aus einer anderen, schon Mitte der 80er Jahre erstmals erschienenen Sammlung mit bekannten und raren Tracks von Sandy Denny kommt der nächste Song, aufgenommen auch 1972 und vermutlich für die LP Sandy aus dem gleichen Jahr gedacht, damals aber nicht veröffentlicht. After Halloween. Red and gold and Halloween has passed us by. The charcoal branches lean against the rosy sky. You are so far away, yet I could touch you if I may. But don't you worry now, I'm only dreaming anyway. You may could be anywhere, someplace that I have known. But who am I? Do we really live these days at You tell it to the bees, for she will tell it to the trees, and everyone will know, because you told them once before. Yes, you told them once before, and that's why it's no secret anymore. Good morning, good afternoon, and what have you got to say? Well, I'm waiting, but I can't stay long, it's such a lovely day. There's a time to be talking, and a time when it's no use. Right now, I could tell you that the grass is really green on the other side of the hill, but I can't communicate with you, and I guess I never will. We've all gone so long. We all play. Sandy Denny mit Solo. Gegen Ende des Songs heißt es, ich habe immer in einem großen Haus auf der anderen Seite des Mondes gewohnt, habe immer ein Einhorn behalten und ich singe nie daneben. Ich könnte dir erzählen, dass das Gras auf der anderen Seite des Hügels immer grüner ist, aber ich kann nicht mit dir kommunizieren. Wir sind alle auf den Solo-Trip gegangen. Wir alle spielen Solo. Ist das Leben nicht ein Solo? Vor diesem Song von Sandy Denny gab es noch zwei weitere Songs von ihr, alles Aufnahmen aus den Jahren 1972 und 1973. Los ging's mit einem damals unveröffentlichten Studio-Track aus dem Jahr 1972, After Halloween, gefolgt von zwei Songs, die 1973 auf ihrer LP erschienen, Whispering Grass, und nicht von ihr selber geschrieben war, dieses Stück Whispering Grass, und danach eben der Song Solo. Die Versionen, die gerade zu hören waren, sind nicht von der LP Like an Old Fashioned Waltz, die stammen ebenfalls aus dem Jahr 1973 und wurden eigens für Sendungen von John Peel und Bob Harris 1973 aufgenommen, von der BBC in London natürlich. Mitte der 70er Jahre kehrte Sandy Denny nach drei Soloalben zurück zu Fairport Convention. Ihr Ehemann Trevor Lucas war schon vorher zur Band gestoßen. Nach zwei gemeinsamen Alben blieb der große Durchbruch aber weiterhin aus. Es gab nach einer US-Tournee Schulden in Höhe von 12.000 Pfund. Die Band zerfiel in zwei Teile. Sandy und Trevor verließen das Fairport-Schiff. Letztlich konnte Sandy doch keinen Gefallen an endlosen Tourneen finden. Finanzprobleme und ständig neuen Mitgliedern die alten Songs beizubringen, waren auch keine verlockende Perspektive. Sandy Denny wurde Mutter einer Tochter und 1977 erschien dann ihr letztes zu Lebzeiten veröffentlichtes Soloalbum Rendezvous. Im November 77 ging sie auf England-Tournee. Einer der Songs im Repertoire kam von der LP Rendezvous. Gold Dust heißt der Song. Zwei Soundcheck-Stunden vom Deutschlandfunk mit Raritäten von Sandy Denny gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Gerade gab es zwei Songs aus ihrem letzten Konzert vom 27. November 1977. Zunächst Gold Dust und dann eben ein weiterer Song von ihr, in dem das Meer eine große Rolle spielt, The Sea. Auch der letzte Song dieser Sendung wurde bei diesem Konzert am 27. November 1977 in London mitgeschnitten. Sandy Denny starb am 21. April 1978 im Alter von 31 Jahren an den Folgen eines Treppensturzes. Sie war noch keine 20 Jahre alt, als sie den Song Who Knows Where the Time Goes schrieb. Darin heißt es zu Beginn: Am Abendhimmel machen sich die Vögel auf den Weg, aber wie können sie wissen, dass es für sie an der Zeit ist zu gehen? Ich werde weiter vor dem winterlichen Feuer träumen. Ich denke nicht an die Zeit, denn wer weiß, wohin die Zeit geht. Am Ende des Liedes singt Sandy Denny die Zeilen: Und ich bin nicht allein, solange mein Schatz in meiner Nähe ist. Ich weiß, es wird so bleiben, bis es Zeit ist zu gehen. Wenn die Winterstürme kommen und dann im Frühling wieder die Vögel. Ich habe keine Angst vor der Zeit, denn wer weiß, wie meine Liebe wächst, wer weiß, wohin die Zeit geht. Leaving all the thing you know.